Wir haben natürlich alles geprobt und sind gut vorbereitet. Hallo, hallo. Meins geht. Ja, jetzt geht deins auch. Schmatzgeräusche, die kommen immer gut an. Wir sollen eigentlich ein Intro spielen, gell? Wir sind, ja. Ja, wir machen jetzt. Intro, stimmt, ins Mikro sprechen, wenn es da ist. Hi. Das Schaumbad. Das Schaumbad, das Schaumbad. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Crowd, weil ich hier spielen durfte. Ich habe die Ehre, euch heute zu Deutschlands wohl renommiertestem Live-Podcast begrüßen zu dürfen und ich habe extra in mühevoller Kleinarbeit, jahrelanger Vorbereitung, also auf dem Weg hierhin, was Kleines vorbereitet und will das auch mit ein bisschen Musik untermalen, die ich auf dem Weg hierhin von YouTube abgespotified WhatsApp habe. Zu den Preisen, die dieser Podcast nicht gewonnen hat, zählen neben dem Grimme-Preis unter anderem der Deutsche Comedy-Preis, der Oscar, der Friedensnobelpreis und Deutschland sucht den Superstar. Für alle anderen Preise halte ich nun die Laudatio. Qualifiziert habe ich mich dafür, ich lese super ab, oder? Weil meine Gastfolge, echte Schaumis wissen, Folge 26, der feste Schaum, die bis dato meistgeklickte Folge ist. Was eigentlich auch schon alles über dieses Format aussagt. Nun denn, passende Musik, Moment. Audio Jungle ist so eine Seite, wo man das kostenlos abfixen kann. Peter von Schombart traf ich seinerzeit, es war definitiv seine Zeit, nicht meine, während meines Studiums im alten, man könnte sagen, gutbürgerlichen Stuttgart. Bürgerlich vor allem deswegen, weil wir uns ausschließlich von diesen Billigmaultaschen ernährten. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung, von was der Typ sich ernährt. Damals war der Stuttgarter Westen noch wild und rau. Statt neumodischem Scheiß wie verdammten Lime-Scootern gab es noch steinzeitliche Fortbewegungsmittel, wie beispielsweise Car2Go. Eines schönen Abends führte er mich zu einer random Kneipe, nennen wir sie zum Dortmunder. Ach fuck, der ist aus. Geht nur 40 Sekunden. Eines schönen Abends führte er mich zu einer random Kneipe, nennen wir sie zum Dortmunder, und stellte mir seinen Freund aus gemeinsamen Kriegsjahren vor. Kurz Musik anpassen. Also irgendwie so lesen, dass man den Sound hier noch so. Jean-Paul Brühm. Hört man das? Ja. Das ist komplett kompliziert. Jean-Paul Brühm, oder sagen wir der frühe Brühm, war gänzlich anders als sein Kollege Schombart. Ein Lebemann. Damals gerade zum WhatsApp, sorry. Damals gerade zum ersten Mal als Spiegel-Bestseller-Autor gehandelt, war der hochdekorierte Autor und Kriegsveteran in der Blüte seines Lebens. Er strotzte regelrecht vor Energie und Tatendrang. Was er anpackte, wurde zu Gold. Und für die Ladies, man muss einfach sagen, er war damals auch echt sexy. Ich sehe irgendwie keine Ladies hier. Im Laufe der Jahre erhielt jedoch der Schlendrian Einzug in sein bis dato makelloses Leben. Und Prüm wurde zunehmend seinem Genossen Schombart ähnlicher. Dann Musik aus, passt jetzt nicht mehr. Heute sind sie kaum noch voneinander zu unterscheiden. Aber seht selbst, hier sind für euch via Same Day Delivery aus Stuttgart, Peter von Schombart. Applaus. Und per Abendexpress aus der Eifel, Jean-Paul Prüm. Danke. Danke. Danke, Marvin. War gut. War witzig. Ja. Gute Arbeit. Ja. Ich wurde auch noch nie so nett von einem Saarländer angesagt. Ja, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ja, also wir haben auch gerade geredet, wir wollten eigentlich am liebsten da hinten sitzen bleiben. Weil da war eigentlich besser so, oder? Ja, jetzt viel Spaß. Hallo, zu einem Live-Podcast. Ich tue noch Odol rein. Willst du auch noch? Nee, dann schmeckt es Bier nicht mehr. Okay, gut. Und wir sind heute tatsächlich vorbereitet, weil ich habe 3 Blätter. Ja, ist alles voller Blätter. Ich habe kein Blatt. Okay, aber du hast deine Hip-Hop-Text. Cool. Hip-Hop-Text, aber das ist ja nicht meine Sache. Cool. Entschuldigung, dass ihr da hinten stehen müsst, aber ist halt so. Und es ist auch wirklich sehr hell hier. Ja, ist wirklich hell. Es könnten mehr Leute da sein, als wir denken. Ja. Aber gut, dass ihr da seid. Weil, ist gut, ja. Dann müssen wir nicht zu mir gehen. Genau. Weil sonst gehen wir immer zu mir, genau. zur Aufnahme für den Scheiß. Und da muss ich immer aufräumen. Musste ich heute nicht. Also wenn nachher jemand noch mit zu mir kommen will, nein. Nope, bitte nicht. Geht nicht. Und das Schöne ist, heute ist auch so ein bisschen wie Impro-Theater, finde ich. Nur, dass wir weder Theater spielen können, noch uns bewegen. Und improvisieren tun wir schon. Nee, ich lese komplett ab. Alles, genau. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, habe ich hier abgelesen von diesem Zettel. Also für die 2 Stunden, die euch erwarten, haben wir wirklich viel Skript. Das ist immer schwer, gell? Am Anfang in die Folge reinzukommen. Normalerweise haben Peter und ich schon 2 Flaschen Wodka-Intus. Normalerweise sind wir auch besoffen. Genau. Na ja. Und wer schreit denn da? Ach, der Franzus. Du wolltest auch nur deinen Namen einmal in der Folge hören, gell? Und dann direkt am Anfang verbuchen. Sehr gut. Könnt ihr bitte eure Füße runternehmen? Okay. Entschuldigung. Ich mache mir noch einen Schuss. Ich mache noch kurz Werbung für Schuss. Das Bier mit Malzbier, das schmeckt wahnsinnig gut. Da trinkt man der Eifel, nennt man Schuss. Und man wird Sendung abbrechen. Also falls ihr auch einen wollt, ich mache nachher in der Pause kostenlos Schuss. Gibt's gratis, ja. Genau. Cool, sollen wir einfach losquatschen? Ich weiß es gar nicht. Wie machen wir das sonst immer? Sonst sitzt keiner im Raum mit uns. Ich versuche tatsächlich bei Live-Shows und vielleicht starten wir sofort mit Geschenken, weil oft in unseren Folgen thematisiert Earpods. Ich habe heute AirPods. AirPods, wie sie heißen. Bitte. Ich habe heute 2 mitgebracht. Ich finde die scheiße, man sieht damit scheiße aus. Ich muss sagen, die sind benutzt. Und die sind wirklich auch benutzt. Also wenn ihr Interesse an AirPods habt, ich würde 2 Stück verlosen. Also die waren in deinem Mund und in deinem Ohr. Die waren in meinem Mund und in meinem Ohr. In beiden Ohren. In deinem auch. Ja, genau. Also einer ist von der bezaubernden Nina, vielleicht macht er sich attraktiver. Ihr könnt euch ja mal überlegen, wenn ihr die AirPods wollt, ihr könnt einfach aufsteigen. Das ist ein Original. Einmal 1 oder einmal 2? Nee, die brauchst du beide, sonst hast du kein Stereo. Ja, okay. Ja. Haben die noch die Farbringe? Bitte? Haben die noch die Farbringe? Nee, die habe ich extra abgemacht, damit man nicht weiß, welches ist von der bezaubernden Nina, welches ist von mir. Ja, das ist blöd. Wieso? Also es wäre doch besser, also ich würde viel mehr bezahlen für den anderen als für den einen. Ja. Für Ninas würde ich mehr bezahlen als für deinen widerlichen, ekelhaften. Ja, oder verkaufen. Oh, wir haben auch Klugscheißer da. Sehr gut. Ja, ich fühle mich auch total wohl, dass genau die 2 Herren da vorne in der ersten Reihe direkt links neben mir sitzen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Die Klugscheißer, ja. Und ihre Scheißfüße nicht runternehmen. Lass uns quatschen. Du warst auf Reise. Ich war auf Reise, ja, das Übliche. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Wir erzählen immer nur von Urlaub und irgendwelchen Bahnfahrten und genau. Flugzeugflügen. Ja, ich Sollen hätte ein Aufregerthema. Vielleicht teilt das jemand. Ja, ja, bitte. Vielleicht hast du das auch. Peter war nämlich in Vietnam tatsächlich auf Reisen, hat andere Kulturen kennengelernt. Ich war in Wien. Das ist eigentlich wie Deutschland und man fragt sich immer, wer ist rechtsradikaler. Ich glaube, Österreich ist noch kurz vorne. Und den habe ich gerade so gesagt. Gerade so ja. Kam der aus. Jedenfalls ist Österreich noch knapp vorne, aber auf jeden Fall saß ich in der S-Bahn Wien und neben mir war ein Manspreader. Weißt die du, heißt auch so, Typen? S-Bahn Wien. Die S-Bahn Wien, in der Wiener S-Bahn. Und da war so ein Manspreader, der tatsächlich, ich guck mal hier im Publikum, ich sehe gerade keinen, fürchterlich unangenehm war, weil ich saß auf diesem Platz und hatte auf einmal ein Knie auf meinem Oberschenkel und habe mir zwei Fragen gestellt. Also Manspreader sind eh schon unangenehm, gerade als junge Frau, aber auch als Mann ist das so ein Alter Dominanzverhalten. Mann. Wieso wirklich so, als müsste man mich anpavianen? Woher weißt du, wie und es ist als junge Frau? Und warum haben die Leute kein Problem mit Körperkontakt? Drei Fragen tatsächlich. Die soll ich dir jetzt alle beantworten. Ja. Ich habe nicht zugehört. Okay. Also die Beine schön breit. Ja. Also du sitzt normal da. Ich habe ihm sogar noch Platz gemacht und auf einmal hatte ich sein Knie über meinem Oberschenkel. Mhm. Und es war kein ironisches Kuscheln, sondern es war tatsächlich ernsthaftes eher wegbolzen als ankuscheln, wo ich dann gedacht habe, warum? Stehst du auf Körperkontakt? Ist das so eine versteckte homoerotische Neigung, die man mit so einem Macho-Getue dann... Aber es ist wenigstens offensiv. Also diese, also im Flugzeug ist ja so, dass sich die Armhaare dann berühren, so ganz ja, zart. Ja, ja. Wenn er sein Bein auf deins legt, dann ist es... Nee, war so halb... Also finde ich besser. Findest du besser? Finde so ich besser, ja. Ja, Armhaar finde ich auch, weil man auch mal Angst hat vor statischer Ladung. Also du sitzt im Flieger und du denkst ja... Oder das ist irgendeine statische Ladung, wir brennen gleich. Das und dann merkst du halt, das ist ja dein Armnachbar. Dein ja. Was war jetzt die Frage? Welches Motiv haben Manspreader, also dieses Beine auseinanderreißen? Ich glaube, die haben einfach sehr, sehr, sehr große Hoden. Das ist nämlich heute unsere erste Chance, wir können einfach mal Publikum fragen. Ist hier ein Manspreader? Hat hier jemand große Hoden? Da ist ein Manspreader. Warum tust du das? Schrei einfach. Aus Platzmangel. Große Hoden, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Du kannst. Von dir hätte ich es auch erwartet, tatsächlich. Also, wer so Ansagen macht, der. Hat große Hoden. Ja, ich wollte nicht so laut sagen. Hoden. Ich will nochmal Hoden sagen. Hoden. Ein drittes Mal traust du dich nicht. Du warst schon dreimal. Hoden. Wir haben noch gar nicht Hitler gesagt. Ja. Jetzt, hiermit. Jetzt. Super. Und vor allen Dingen fällt unser History-Block aus, deswegen muss man das immer machen. Ja, ich habe viel History in Vietnam gemacht. Das Land besteht aus History, aber halt nur so popkultureller Forrest Gump-Scheiß. Also ja. ich war im Waffenmuseum, ja, ich weiß, im Panzermuseum. Ja, ich, oh sorry, du weißt schon. Ich weiß schon, weil... Ja, dann brauche ich es ja gar nicht zu erzählen. Nee, okay. Man ist WhatsApp befreundet ja. Und das Einzige, was ich aus deinem Urlaub bekomme, ist halt einfach immer nur Waffen, Panzer. Waffen und Panzer, Waffe, ja. Waffen, Panzer. Aber das ist ganz cool. Die Schusswaffen. Die recyceln den Scheiß. Und Kanister Napalm. Napalm, Agent Orange. Ja. Ich habe sogar mit einer M16 geballert. Auf Kühe? Auf ein Bild von einem Tiger tatsächlich. Okay. Und hast du dich stark gefühlt? Sind deine Beine auseinandergegangen währenddessen? Ja. Meine Hoden sind gewachsen. Nein, ich hab mal eine Dark Tourist-Folge gesehen, das ist so eine Netflix-Serie. Ja. Und da versucht er nämlich rauszufinden, ob man in Vietnam wirklich auf Kühe schießen kann. Ja, kann man. Er traut sich da nicht. Ja, aber man kann alles machen. Du kannst Haartransplantationen machen. Armhaare ins Gesicht zum Beispiel. Das ist ja praktisch. Wird groß beworben auf Schildern auf der Straße. Armhaare ins Gesicht. Zum Beispiel, ja. Hat Vorteil. Also entweder kannst du hier einen coolen Bart machen oder hier die Nussecken, wie ich sie jetzt zumachen würde. Ja, oder Stirnhaare. Kein Mensch hat Stirnhaare. Kein Mensch hat Stirnhaare. Und zeitgleich, wenn du dann im Flieger sitzt und du hast den glatten Arm, weil deine Armhaare sind ja im Gesicht. Ich rasiere mich vor jedem Flug. Aus Respekt. deshalb habe ich keine Armhaare. Ja, du bist aber auch einfach ein guter Mensch. Ja. Ich will nicht unangenehm auffallen. Vor allem in Flugzeugen. Ja, finde ich gut. Da muss man sich benehmen. Ja. Da hat man sich zu benehmen. Das ist gut. Das ist auch dann keine Demonstration von Männlichkeitsritualen, sondern das ist eine Remonstration. Das verstehe ich nicht. Wird keiner verstehen, außer eine Person hier versteht, warum ich Remonstration gesagt habe zum zweiten Mal. Ah, okay. Hat mit Armhahn zu tun. Mit Armhahn, okay. Gut. Und sonst? Außer Waffen? Waffen, Vietnam? Panzer, Flugzeuge. Ja, aber sonst hast du wirklich nichts erlebt. Ich könnte ja den Chat zeigen. Wir können ja heute auch Bilder zeigen. Da sind tatsächlich immer nur... Ich saß neben einem Ninja in einem Flugzeug. Das war ganz cool. Er ist einfach verschwunden, oder wie? Nee, du war einfach angezogen wie Ninja. Aber ich habe auch Suppe mit Stäbchen gegessen in einem Flugzeug. Kein Scheiß. Ja, also geschlürft einfach. Nee, mit Stäbchen. Ja, aber Suppe, gelöffelt hast du die. Nein, Stäbchen. Suppe mit Stäbchen. Lass uns nicht weiter darauf ein. Ist das wie eine Nudelsuppe, nur dass die... Du isst die scheiß Stäbchen Nudeln und trinkst dann diese beschissene Flüssigkeit. Ja, Suppe mit Stäbchen. Ja, hast du ja großartig gemacht. Wir waren alle schon mal in scheiß Asien. Ist nichts Besonderes mehr. Es ist wirklich überhaupt nichts Besonderes mehr. Ich war tatsächlich noch nie in Asien, außer mit dir zusammen, weil du unbedingt in Istanbul noch auf die andere Seite fahren wolltest. Deswegen bin ich... Dank dir war ich mal in Asien und zwar auf der anderen Stadtseite von Istanbul. Ja, so eine Viertelstunde lang. Ja, stimmt. Wo uns dann auf der Rückfahrt auch gesagt wurde, oh, gefährliches Viertel. Was macht ihr denn in Asien? Seid ihr wahnsinnig? Seid ihr verrückt? Da ist überall Erdogan. Von einem Düsseldorfer Türken, der nie in der Türkei war, bis sein Arbeitgeber gesagt hat, er muss jetzt in der Türkei arbeiten, weil er Türke ist. Ja, und so hat er uns erzählt. Und seine Babykatzen sind gestorben bei den Maidan-Protesten. Maidan ist Ukraine, oder? Ja. Taksimplatz. Wie heißt denn der Platz? Taksimplatz. Genau, Taksim, da waren wir waren kurz nach diesen Aufständen dort und wir haben einen kennengelernt, der hat seine drei Babykatzen verloren. Geil, du weißt, wie man Stimmung macht. Ja, ja Mann. Ja. Geil. Ja, und sonst? Ich möchte noch eine Vietnam-Sache will ich von dir noch hören. Eine Vietnam-Sache? Es war ganz okay. Du hast Suppe mit Stäbchen gegessen. Ich hab versucht, von Heinz Strunk gibt es ja das Prinzip, kein Erlebnisreisen. Also möglichst wenig erleben, dann ist es erholsam. Ja. Ich wollte keine gute Laune-Reise, also möglichst wenig Spaß haben im Urlaub. Okay. Dass ich es hier nicht mehr so sehr hasse. Aber wolltest du so ein konstantes Level von ist okay oder wolltest du richtig schlechte Laune? Ich wollte, dass es richtig scheiße wird. Okay. Leider war es manchmal ganz okay. Ah, fuck. Ja, und jetzt nervt es mich hier wieder. Ja, ja. Scheiße. Und du bist ja großer Stuttgart-Freund. Ich. Das hätte ich noch für den zweiten Block, aber wir könnten jetzt noch im ersten machen, weil das einfach gut passt. Stuttgart-Freund. Ich habe nämlich eine coole Liste von Stadtkind Stuttgart gefunden. Oh. Dinge, die Stuttgarter niemals tun sollten für Zugezogene. Da sind so Sachen dabei wie die Kehrwoche vergessen, weil der noch ein bisschen realistisch ist. Aber da sind auch super Punkte dabei, die einfach total hanebüchen sind. Wie zum Beispiel feiern gehen wollen und dann über Eintrittspreise diskutieren. Ja, klingt nach Stuttgart, ja. Ja, es kostet Eintritt. Just accept it, stand zum Beispiel da. Von wem ist das? Ich habe wieder nicht Stadtkind zugehört. Stadtkind Stuttgart, eine Liste. Kommen auch noch bessere. Kennt das jemand? Das ist irgendeine Stuttgarter Nachricht. Ich kannte sie vorher nicht so wirklich. Ja. Florian Franzus, Dinge, die Florian Franzus kommentiert, kann ich mir nicht vorstellen. Nee? Nee. Ja, aber das schlägt es doch ganz schön ein, oder? Eigentlich schon, ja. Eigentlich, also sogar hier wird ja kommentiert, tatsächlich. Aber ist gut. Und du hilfst uns ja auch mit Wissen. Ich mache mal noch den zweiten. Tatsächlich, schnell mal zur Post, zum Bürgerbüro oder andere Behörden gehen. Jetzt kommt die Auflösung. Nice try. Nice try. Und die Stuttgarter Behörden sind wirklich okay. Ja, also, keine Ahnung. Geh in eine andere verdammte Großstadt und du wartest Tage. In Stuttgart im Bürgerbüro kannst du dir sogar einen Termin machen. Am Hauptbahnhof die Strecke Stuttgart, von dem... New York! Wir können Termine im Bürgerbüro machen. Woo! Wir haben es schon gut. Jetzt, also... Wir haben es schon gut, Mann. Zwei habe ich noch. Am Hauptbahnhof die Strecke von den Bahngleisen zur S-Bahn, U-Bahn unterschätzen. Deine Bahn kommt in 10 Minuten, dann renn. Junge, das sind fucking... Hat irgendjemand von euch schon mal eine Bahn verpasst, die ihr haben wollte? Also hier auch da und natürlich neues Thema. Marvin hat es auch in der Ansage gehabt. Mit dem E-Scooter auf dem Gehweg fahren, Anzeige ist raus. Junge, das ist einfach... Das also ich finde gut, wie so lokale Nachrichten... tatsächlich Stuttgart verstehen, oder? Ja, das ist das Lämste, was ich je gehört habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Ich habe noch zwei, tatsächlich. Von der Königsstraße sprechen, nochmal zum Mitschreiben. Es heißt Königstraße, nicht Königsstraße. Ah, das wusste ich gar nicht. Und schon gar nicht Kö. Ach, das heißt nicht Königsstraße. Nee, das heißt scheinbar Königstraße. Ja. Okay. Ja. Also immer mit Doppel-S. Und der letzte Punkt, ich komme aus Stuttgart sagen, wenn man eigentlich in Esslingen wohnt oder in Fellbach. Wir haben eine Lyrikerin hier, die aus Esslingen kommt. Yeah. Die hat noch nie gesagt, sie kommt aus Stuttgart. Weil die Esslinger haben selbst so viel Lokalpatriotismus. Wird sie niemals tun. Gute Liste, oder? Voll, also wer sie haben will, ich verschenke sie. Sorry. Du weißt, dass die Nina sie wieder mit heimbringt, ne? Was? Die bezaubernde Nina wohnt bei mir? Eine von deinen Lebenspartnerinnen. Großes I, ja, ja. Stern und genau. Schrägstrich. War ja eine fantastische Überleitung zu unserem nächsten. Ja, habe ich auch ganz so geplant, tatsächlich. Ja, gut, dann machen wir es trotzdem. Sollen wir planen? Weil jetzt kommt nämlich Madame aus Esslingen. Ja, aber die kommt noch nicht direkt, weil wir haben noch einen geilen Abbinder und noch geile Lyrics vorher. Ach so, ja, ja. Und dann laden wir sie ein. Okay. Genießt Kulturbus. Das heute übrigens echt als Kulturbus. Müssen wir jetzt irgendwas machen? Das lyrische Duett. Das lyrische Duett. Mit Peter von Schaumbad. Und Jean-Paul Brun. Das lyrische Duett. Haben Sie Spaß. Da ist Wodka drin. Das lyrische Duett, wir hatten ja schon mal einen super Text von Kid Rock. Und ich habe noch einen zweiten Text gefunden. Vielleicht teilen wir uns den einfach auf und du improvisierst dann, bevor wir gute Lyrics hören von der unbekannten Lyrikerin, dass man einfach auch mal Schrott hört. Und ich habe tatsächlich, hatte so eine Casper-CD, ich schäme mich ein bisschen, aber die lief im Shuffle und dann kam Perfekt von Casper. Und ich saß im Flieger und hatte wenig Offline-Musik, deswegen habe ich den Song auch gehört. Und da hatte Materia, der ja auch für die Toten Hosen, die super Schlagersongs mittlerweile machen, die Lyrics, da hilft er ja immer Campino beim Schreiben. Und dann bin ich über den Materia-Gastpart. Aber du hast so eine Materia-Stimme, vielleicht lese ich ihn einmal vor und dann du nochmal? Nee, das wäre übertrieben. Willst du den einfach mal lesen? Okay. Weil der ist, das ist einfach Kunst auch. Wenn Peter Stock liegt da nicht daran, dass er nicht lesen kann, sondern einfach, er ist wirklich auch rhythmisch ganz komisch. Muss ich den letzten Satz auch vorlesen? Nee, da können wir uns noch drüber unterhalten, weil er hat sogar noch einen Grammatikfehler drin. Du und dieser Körper, Klaus. Sie, diese Mörderbraut. Körperbau top, Kopfhörer auf, dein Atem stickt und du stotterst ein paar Wörter raus. Große Nase stört sie nicht, rote Haare steht sie drauf. Bist schön, du bist aus Gold. Sitzt in deinem Monster-Truck, Sonnenbrand gebräunt, rollst los, Hans Dampf, rammst alles weg mit dem Kopf durch die Wand. Diese Welt ist perfekt. Perfekt. Das ist schön, gell? Rollst in deinem Monster-Truck, Sonnenbrand gebräunt. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da gerade vorgelesen habe. Ja. Das rollst ist einfach totaler Schwachsinn. Was ist denn rollst los, Hans Dampf, rammst alles weg? Warte, tatsächlich mit seiner tiefen Martyrerstimme. Rollst los, Hans Dampf, alles weg. Lyrik. Sitzt in deinem Sonnenbrand. Und vor allen Dingen, dein Atem stickt. Dein Atem stockt. Stockt heißen. Oder stinkt? Ja. Oh, die AirPods. Ist noch jemand interessiert? Sonst würde ich sie noch mal kurz putzen. Ich dachte, ich hätte mich verlesen. Die ihr übrigens kaufen könnt für 9,99 und 14,95. Aber ihr habt die, glaube ich, auch schon alle. Von daher. danke, meine Kunden. Wollen wir gute Lyrics hören? Ich dachte, es heißt stinkt, aber egal. Nee. Ja, jetzt wollen wir mal gute Lyrik hören. Wollen wir gute Lyrik? Ich mache nochmal den Lyrik-Trailer an, währenddem die unbekannte Lyrikerin UBK nun gleich die Bühne betritt. Jambus, Inversion, Doreus, Eclipse, Dactylus, Anapest, Inversion. Das lyrische Duett. Das lyrische Duett. Mit Peter von Schaumbad. Und Jean-Paul Brun. Parenthese. Das lyrische Duett. Die Podcast. Haben Sie Spaß. Haben Sie Spaß. Das lyrische Trio eigentlich. Trio, ja. Ich dachte mir, mit Jean-Paul Prim, und Peter vom Schammert und die unbekannte Lyrikerin. Aus Esslingen. Die unbekannte Lyrikerin, meine Damen und Herren. Lyriker rauchen, ja. Oder? Ach, da wird Peter total neidisch sein. Oh, cool. Darf ich dann auch rauchen? Aschenbecher? Nein, nein. Da musst du, die Flasche ist leer. Kannst super. Ja. Lyrisch. Der Text ist ernst. Unbekannt bin ich deswegen, weil ich nur cover. Und ja, so ein Cover habe ich euch mitgebracht. Ich fange mal an. Kein Gerede. Kein Gerede, nur die Tat. Stoppt den skrupellosen Staat. Strommast sägen, Bomben legen. Ab und zu ein Attentat. Sprengt die Knäste, sprengt Paläste, sprengt die Schweine in die Luft. Sprengt die Banken, sprengt die Schranken, jagt die Bonzen in die Flucht. Nehmt euch, was sie euch genommen, nehmt euch das, was euch gehört. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Macht kaputt, was euch zerstört. Noch ein Aufruf zur Revolte. Noch ein Aufruf zur Gewalt. Viel zu lang gab's Unterdrückung. Steinigt diesen Staat. Eine Revolution für den Frieden und die Freiheit. Eine Revolution für die Anarchie. Einen Kampf der Unterdrückung, einen Kampf dem System, einen Kampf für die Anarchie. Dankeschön. Dankeschön. Wow. Ich bin tief bewegt und finde auch gut, wie du das Einfallstor direkt genutzt hast. Ja, wenn hier jemand das, eine Kippe einmal Bühne, das ist Kunst, kann ich machen. Ja, deshalb bin ich hier. Ja. Weil ich in einem Jugendhaus rauchen wollte. Ist hier irgendjemand unter 30 eigentlich? Ja, da gehen Hände hoch. Drei von okay. 300. Gibst du mir ein Bier, bitte? Ja, klar, kann ich gerne machen. Vielen Dank für die Lyrik. Die das unbekannte Lyrikerin. SKW. Ich glaube, da steckt ein Künstler aus... ein Dichter aus Sindelfingen vielleicht dahinter oder Böblingen oder so. Ja. Der klang mir schwer nach Richtung Böblingen. Ich habe hier notiert SKW. SKW, ja. Ja, das ist ja. Der Name. Nicht die UBL, sondern SKW. Du hast dein Feuerzeug hier vergessen, SKW. Nee, das habe ich hingelegt zum... Das ist deins, okay. Okay, sehr gut. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt wird es nämlich nochmal spannend... Denn jetzt kommt noch ein Gast. Er ist heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, weil er für das Radio gearbeitet hat. Ach, der Typ kommt jetzt. Der kommt jetzt. Geil. Er war einer unserer ersten Gäste. Und natürlich bekommt er auch seinen Abbinder. Red mal. Jetzt kommt sein Abbinder. Red mal. Er ist der uneheliche Sohn von Siegfried und Roy. Er ist der Stiefbruder der Ehrlich Brothers. Er ist der Gandalf vom Bodensee. Seine Fans nennen ihn Magic Martin. Er selbst nennt sich Martin Weber Zauberer. Klatscht in die Hände für Magic Martin. Magic Martin, Magic Martin, Magic Martin, Magic Martin. Da ist er, da ist er. Da ist er. Yes! Das ist ein richtig guter Zauberer. Man denkt, er ist verschwunden, aber im richtigen Moment ist er einfach da. Sein bester Trick. Das ist mein Auftritt, oder was? Das ist dein Auftritt. Du bist jetzt dran, ja. Du brauchst ein Mikrofon, Martin. Bitte? Wir haben hier ein Mikrofon für dich, mit dem du dich auch bewegen kannst. Akustische Zauberei. Ja. Die Folge wird ja live gestreamt. Ich dachte, ich es wird erst interviewt. Ja, setz dich ruhig mal hin. Ich setz mich gleich hin. Ich möchte zuerst einen kleinen Trick für meinen Freund Christian Berg machen. Okay. Ja, dann nimm doch das Mikrofon, dafür hast du es ja. Könnt ihr irgendwie in den Nebenraum gehen? Doch, wir haben doch ausgemacht, ihr beschreibt, dass das quasi... Wir haben irgendwas ausgemacht? Doch, bei dem zweiten Trick, aber der Trick für Christian Berg... Also, der, guck mal, das Mikrofon stellt mal an. Da kannst Hallo. Du dem Kilian vertrauen, Hallo. Der wird das jetzt jeder Moment anmachen. Das Problem anmachen. Ist... Moment mal, Martin, der fängt schon wieder... Ich habe mit Martin schon so viele Shows gemacht und meine Sache war halt tatsächlich, wenn ich mit Martin gearbeitet habe, was ich immer machen wollte und was ich jetzt auch mache, ihr werdet jetzt einen Knall hören. Er ist verschwunden. Oh nein, wo ist er hin? Magic John. Also wenn sowas passiert, dann fühle ich mich ja immer ein bisschen belächelt in meiner Kunst. Nein! Nein! Das Problem ist, das Mikrofon würde mich jetzt stören beim okay. Vormachen dieses kurzen Tricks. Gut, dann kommentieren wir einfach. Aber der ist jetzt nur für Chris, oder was? Der ist jetzt quasi nur für Chris, der Ball. Und okay. Die anderen können die auch zukommen? Nein, da muss gar nichts tun. Wir müssen einfach nur sitzen. Guck, ich gehe hier zur Seite, dann sieht mich vielleicht auch jeder. Ja? Also Martin Weber geht zur Seite, damit ihn jeder sieht. Wir müssen jetzt kommentieren, die Folge wird ja aufgenommen. Und jetzt? Jetzt zieht er seinen Ärmel hoch vom Jackett, den zweiten Ärmel vom Jackett. Jetzt Sacko. Sind sie wieder unten. Jetzt sind sie wieder unten. Jetzt zeigt er darauf, dass er ein Shirt von der Gruppe Pasco anhat. Alles muss kaputt sein. Um seinen Szenebezug zur Punkrock-Szene. Oh, Magic Martin. Und aus dem Ärmel ist eine Büchse Dosenbier für Christian Berg. Das war ja tatsächlich nett. Hast du nicht von Ananas geredet vorher? Ja, aber Ananas hat in der Ärmel nicht reinpasst. Ich mach sie jetzt. Ach, das war in deinem Ärmel die ganze Zeit. Du hast gar nicht gezaubert. Also, jetzt kannst du auch hier reinreden. Ja. Nee, Moment mal, im Publikum darf man das nicht, da darf man nur auf der Bühne. Ja. Ich werde selbstverständlich nicht sagen, wo das natürlich hergezaubert kam, aber am Schluss muss es ja aus dem Ärmel erscheinen. Also ist ja, es ist dann erschienen. Deswegen... Und wenn Ananas durch den Ärmel nicht erscheinen kann, dann... Erscheinen, ja, okay. Ja. Ich habe es probiert, aber die Dose Ananas ist zu dick, die man kaufen kann. Du kriegst bei Lidl zu viel für dein Geld. Dafür sind sie bekannt. Lidl. Das ist... Auch gutes Zeug. Mm, ja. Richtig. Wenn ich kurz stören darf, ich habe hier ein bisschen gekleckert. Kann ich eins von den Büchern machen? Von den Tüchern oder von den Büchern? Ich würde gerne ein bisschen aufwischen. Du kannst hier unseren Ablaufplan haben. Ja, schau ich mir doch den mal an. Du hast ein Handtuch an deinem Stuhl. Ah ja, stimmt, ich habe ein Handtuch an meinem Stuhl. Dafür habe ich dabei. Hier, guck mal. Das ist eines unserer neuesten. Dankeschön. Für Gutes. Eine meiner Lebenspartnerinnen, denn... Das hast du zur Konfirmation gekriegt. Habe ich zur Konfirmation gekriegt. Christian Berg ist fast so aufmüpfig wie Florian Franzos. Ja. Ich glaube eigentlich mit der Länge des Bartes steigt auch, weiß nicht, wie ich das jetzt nett ausdrücken soll. Ich auch. Die Rebellion. Hallo, sagen wir die Rebellion. Brav. Stimmt. Du warst brav, hast du gemerkt jetzt selbst. Ja, Hallo Martin. Hallo Jean-Paul. Hallo Peter. Hallo Martin. Mensch, jetzt bin ich schon wieder in eurem Podcast. Ja, das zweite Mal. Ja, und Martin war unser zweiter Gast tatsächlich und wir waren beide erschreckt, weil Martin hat früher selbst mal Radio gemacht und dann hat er studiert und dann macht er wieder Radio, neben dem vielen Geld, weil er mit seiner Zaubertricks im Radio machst du hauptsächlich, gell? Hauptsächlich, ja. Hauptsächlich, ja. Ja. Also endlich ist mal ein Profi hier auf eigentlich der Bühne. Ja, ja. Er hatte auch diese Profi-Sprechstimme nicht so wie wir. Ja, wir lassen ihn nur nicht sprechen. So, bitte. Genau. Sprich. Guten Tag. Ja, hi. Wow. Hi. Merkt ihr die Professionalität? Ja, also er ist auf jeden Fall tatsächlich... Hier im Publikum wird viel gelacht. So, jetzt mal Ruhe da bitte, ja. Herrgott sagt. Also da hinten stehen Leute, die würden sich gern setzen. Ja, du hast das Stichwort geliefert, Professionalität. Martin Weber, da fiel mir das Helmut Kuhl-Video ein. Das Helmut-Kuhl-Video, das erste, das so sehr professionell und unfassbar gut für ein Mini-Budget gedreht wurde. Meinst du das? Das aktuelle, das bei der Release-Show, das verbotene Video. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja. Vielleicht auch an die Zuhörer jetzt, die Podcast-Folge hören. Helmut Kohl ist eine tolle Band aus Stuttgart, die ihr alle hören solltet. Genau, die hört ihr auch nachher noch, also ein Solo. Und hier sitzen ein paar, da haben sich ein paar verlaufen wahrscheinlich dann. Die rufen immer. Vielleicht bleiben wir einfach mal ruhig sitzen und reden mit Martin. Ja, wir reden jetzt mit Martin. Sollen wir mit dem reden? Ja, komm. Ja. Hallo, Martin. Hi, Martin, jetzt fangen wir mal an. Du bist heute früh aufgestanden. Ich bin heute früh aufgestanden. Du hast noch kurz auf der Couch zwischen meinen Lebenspartnern geschlafen, um heute den Eintritt zu machen und uns noch einen zweiten mitzubringen. Ich habe dem Flo das gerade erzählt und der hat gesagt, warum machst du das? Weil du ein guter Mensch bist. Nee, du siehst auch sehr ausgeschlafen aus. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Und da wir ja als Podcast auch stete Unterstützer sind, und dir schon einige Künstlernamen vorgeschlagen haben, wie Martin Trackenstein. Magic Trackenstein. Magic Trackenstein ginge auch, dich einfach nach einem Autobahnrastplatz zu benennen. Magic innerdeutsche Grenze 1949 bis 1961. 1948. Egal. Es ist die Frage, ob Mauerbau gemeint ist oder. Nee, die Grenze war ja vorher schon. Ja, die Grenze war vorher schon, das war die Zeit nach Hitler. Yes! Hitler! Macht keiner mit. Komisch. Okay, aber hast du dich mittlerweile entschieden oder bleibt Martin Weber-Zauberer bestehen? Das müssen wir jetzt langsam wissen, weil ich glaube, Stuttgart hat eine eindeutige Meinung, wie man dich nennen sollte. Wer ist für Magic Martin? So bist du damals auch gestartet auf dem ersten Flyer, den Jonas von Kilwämmer, der ja auch einen sehr adligen Titel hat, damals einfach draufgeschrieben hat. Vielleicht... Hallo Jonas von Kilwämmer. Ach, der ist auch hier. Hallo. Der ist auch da. Ja. Mensch, nur Promis hier. Wer hat den eingeladen? Ja, Jonas von Niemand hat mich eingeladen. Bei Jonas von Kilwämmer war auch mein allererster Auftritt damals in meiner Zauberkarriere ever. Bei seinem 30. Geburtstag. Ja, da warst du noch richtig scheiße damals. Vor Nervosität, Karten, Münzen, alles abfallen lassen. Und besoffen warst du. Und besoffen war. Ja, die bezaubernde Nina schreitet gerade rein, aber du hast tatsächlich ein junges Mädchen fast angezündet. Dieses brennende Papier ist auf sie und ihre Haare gefallen kurz. Sie hat es überlebt. Sie hat es überlebt. Und von daher freuen wir uns tatsächlich tierisch, dass du immer besser wirst. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Ehrlich Brothers irgendwann dein Vorprogramm bestreiten werden. Das gucken wir mal. Ist ja sehr wahrscheinlich. Also für mich wahrscheinlich. Die bessere Frisur hat er auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Und du hast uns, finde ich wirklich. Also ihr zwei habt dann auch die identische Frisur. Ja, so. Naja. Sag mal, ich hab mal ein Kartenhaus zusammen mit dem UFO, der nachher auch Gast ist, ein Kartenhaus auf Peters Frisur gebaut. Und das hat funktioniert. Bei dir könnte man, glaube ich, auch tun. Ja. Ja. Ja, da war ich noch jung, da hatte ich noch volles Haar. Ja, das ist der Neid der Haarlosen, den ich gerade raus lasse. Ja. Wenigstens hast du Armhaare. Noch, ja. Bis ich mir hier so einen coolen... Da wird der neue Tattoo. So die neue Halstattoo ist so ein Haarstern auf der Stirn. Stirnhaare außer Armhaaren. Ein Haarstern. Ja. Stirnstern. Und Martin. Ja. Du hast uns einen akustischen Zaubertrick mitgebracht. Stimmt das oder stand das einfach nur so in meinem... Das stand eher so auf deinem Zettel. Zettel. Genau. Weil Martin hat tatsächlich nochmal mit mir telefoniert. Das wollte ich dir aber... vorenthalten, weil dann kommt es spontaner. Dass die unangenehme Situation entsteht. Er macht jetzt einen Zaubertrick. Ich dachte, wir reden erst noch. Du hast gesagt, wir reden eine Viertelstunde oder so. Aber eigentlich redet nur ihr. Ja, aber ich darf gar nichts sagen. eigentlich reden nur die. Ja, also wir verlieren durch Publikum 5 Minuten. Also ich will jetzt die Gelegenheit wenigstens nutzen, zu sagen, bitte. Ihr könnt mich buchen. Ich bin gar nicht so teuer. Ja, sag mal, was kostet... Also sagen wir, ich meine Mutter wird 60 nächstes Jahr. Und ich hätte gerne einen Zauberer da. Ja. Was würdest du dafür nehmen? Das kommt halt drauf an, ob du einen Zauberer willst oder ob du Magic Drakenstein willst. Ich will Magic fucking Drakenstein haben. Ja. Ich finde, das Zeug sieht aus wie Weed. Egal. Also natürlich werde ich hier nicht über Preise reden, hier so öffentlich im Radio. Aber für so gute Freunde wie dich, Peter, da könnten wir drüber reden. Ja. Aber du kennst meine Mutter nicht. Ich kenne deine Mutter nicht. Ja, du, dann schlag mal halt ein bisschen was drauf. Ja. Ja. Wenn die so kratzbürst ist. Ja, nee, und ich kann es auch empfehlen, weil wenn die Stimmung schlecht ist, ein Zauberer hilft immer. Ich war auch mal auf einer Party, da warst du auch, bei einem Christbaum loben. Oh ja. Wo wir vollkommen nüchtern waren, als Magic Martin reinkam. Der völlig besoffen war. Und der Abend wurde richtig gut danach. Ja. Also danach haben wir auch Bier getrunken. So war doch, oder? Wann? Als wir mal zu Gast waren bei Freunden und auf einmal du aufgetaucht bist, um die Weihnachtszeit zu Baum lagen. Da bist du ja rotzevoll reingefallen, als wir nüchtern da saßen. Oh, die Party ist aber lahm. Oh. So war das. Und dann, hey, ich bin der dritte Ehrlich-Brother. Ich bin Brother. Brother. Mit W. Brother. Aber ganz grob, wo kann man das einordnen so für den 60. Geburtstag? Ist es dann eher so einstellig oder dreistellig oder vierstellig? Wir müssen 9 Euro oder 900 Euro? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Wenn wir Mutter sind, können wir einfach in Haushaltsgeräten reden. Also ist es eine Kaffeemaschine oder eine Waschmaschine? Ich glaube, Kaffeemaschinen gibt es auch in Preisklasse von bis... Ich wollte dir ein Tor auflassen. Ach so. Tor 1. Tor 1. Also, wenn ihr Magic Martin buchen wollt, das ist ungefähr der Preis einer Kaffeemaschine-Vollautomat. Die Speerspitze der deutschen Ingenieurskunst. Ja. Aus Italien. Norbert Lavazza. Ich würde mal so sagen, es kommt natürlich darauf an, wo ich dafür hinfahren muss. Wenn ich jetzt in die Eifel fahren muss, um Jean-Pauls Mama zu beglückwünschen zu ihrem 60. Geburtstag, dann müsste ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr verlangen. Die ist schon längst 60, weil Jean-Paul ist ja schon fast 60. Ich bin 48,5. Wenn ich noch heute fahren muss, dann muss ich quasi Schmerzensgeld verlangen, weil dann muss ich Das ist scheiße für einen Alter. Ich würde dir nicht empfehlen, in die Eifel zu reisen mit Zauberei, weil das wird dann noch für Hexerei gehalten. Also, die fackeln dich direkt ab. Halte ich dann aber in den Mittelzentren, also in den da, wo die Kennzeichen auch mit dem Ort übereinstimmen, da kannst du zaubern. Aber sonst solltest du aufpassen. Also sobald dieses Kennzeichen nichts mehr mit dem Ortsnamen zu tun hat, Vorsicht. Und im Saarland... Hey! Bring Maggi mit. Roten Saarländer hier. Ja. Da kannst du einen leckeren Merziger trinken, in Salui ein schönes Bierchen trinken und noch ein Mixery beim Rocco del Schlacko saufen. So, ich verstehe mich das Saarland. Saarland. Das also auf jeden Fall, ihr könnt mich buchen. Auf Facebook heiße ich noch Martin Weber Zauberer oder ihr schreibt mich bei Kesselpunks an. Das war mal ein cooler YouTube-Channel, der immer noch aktiv ist, aber die Facebook-Seite, über die kann man mich immer erreichen. So, okay. Werbetalk zu Ende. Kesselpunk, Zauberer, Magic Martin, Martin Weber, Zauberer. Magic Drackenstein. Ja. Und meine Mutter wird tatsächlich 60 in 2 Monaten. Das ist so ein schönes Geschenk. Ja. Da solltet ihr jetzt gleich also nach der Pause drüber reden. Und die hat auch Weihnachten nächsten Monat. Cool. Meine Mutter. Wir kommen jetzt gerade Ideen. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Jetzt sollten wir aber zum Zaubertrick kommen, damit wir auch die Pause einhalten. Also gut. Martin. Ich mach mich bereit. Mach dich bereit. Wir müssen jetzt... Wir brauchen natürlich einen Freiwilligen. Chris der Berg, bitte auf die Bühne. Das ist ganz gut, weil dann kannst du nachher hier bleiben. Wir müssen jetzt, glaube ich, wie Jörg von Torra und hier der andere, Bela Reti, der moderiert noch. Egal. Ingo Zamperoni. Wie Ingo Zamperoni und Bormes. Alexander Bormes. Ich bin Alexander Bormes. Bormes. Ich bin Zamperoni. Du bist Zamperoni, ich bin Bormes. Ich muss total nett sein und mich über alles freuen. Chris der Berg steht gerade auf der Bühne mit einer Dose Perlenbacher, während dem Martin Weber hinter dem Boxenturm verschwunden ist. Ich sehe überhaupt nicht. Das Publikum wird unruhig, weil sie nicht wissen, was passieren wird. Was, wie? Martin Drackenstein, Magic Drackenstein, kommt mit einem Topf und schaut Chris der Berg an. Er geht mit dem Topf um Chris der Berg herum. Ich glaube, es ist ein Kotzkübel. Es ist ein Sektkühler. Für dich? Es ist ein Sektkühler. Peter, willst du hier dieses Live-Mikrofon? Oh, ist hinter seinem Ohr. Dann kannst du auch... Oh! Jetzt das Geräusch. Das ja, ja, in den Sektkühler sind tatsächlich Münzen gefallen. Nierenstein. Oh Gott. Magic Martin fummelt in den Haaren von Chris der Berg und zieht eine Münze raus. Münzen Wahnsinn. Im Ohr. Wahnsinn. Magic Martin bewegt sich wieder auf Chris der Berg. Auch noch im Hut ist Geld. Münze. Vielleicht sollten wir Chris der Berg demnächst schütteln. Auch in seiner Mütze ist Geld. Magic Martin. Chris der Berg klimpert wie ein Goldesel. Er riecht auch wie ein Goldesel. Esel. Auch in sein. Peter, du musst übernehmen. Ich muss mal kurz trinken. Du musst weiter kommentieren. Er guckt ihn kritisch an, ob im Bart auch noch... Oh, tatsächlich, in seinem Bart war auch noch eine Münze. Schamhaare. Wo könnten noch Münzen sein an Chris der Bergskörper? Magic Martin guckt in die südlichen... Er macht den Gürtel auf. Es ist alles voller Münzen in seinem Hosenbereich. Auch in der Hose verstecken sich Münzen. Was? Und der Esel... Ja, ja, ja, es kommen lauter Münzen aus dem Gesäß des Berges. Schön ist auch, Chris, der Berg klimpert aufgrund seiner Schlüsselbündel und Buttons eh. Wow! Wow, so viel Geklimper hatten wir noch nie im Podcast. Vielen Dank, Magic Martin. Bucht Magic Martin, Martin Weber Zauberer, Martin Trakenstein. Bleib ruhig bei uns sitzen. Es war mir eine große Ehre, wieder im Podcast von Das Schaumbad gewesen zu sein. Folge 12 bist du zu Gast. Wahrscheinlich der meistgehörte Podcast im Jugendhaus West. Der meistgehörte Podcast im Jugendhaus West, vor allen Dingen heute. Vor allen Dingen heute. Bleib ruhig sitzen, weil wir haben noch einen Gast, der klimpern kann wie sonst was. Danach machen wir nämlich eine Pause und jetzt hören wir coolen Punkrock. Aber auch Chris war schon mal bei uns zu Gast, deswegen hat er auch seinen eigenen Abbinder noch von damals. Damals haben wir hauptsächlich über Punkrock getalkt. Yeah. Chris, du kannst ganz langsam hochkommen. Ich habe deinen alten Abbinder noch dabei. Ich bin gespannt. Let's talk about music. Let's talk about punk rock. Let's talk about comics. Let's talk about the newest shit from the scene. Let's talk. Let's talk. Mit Chris der Berg. Ja, mit Chris der Berg. Wow. Yes! Bevor Chris losrockt und wir schön in die Pause gehen, wir haben hier noch eine Dose, die würde ich einfach mal rumgeben. Das geht ganz so um unsere Unkosten, denn wir hatten ganz so viele. Aber falls was hängen bleibt, der Jens sitzt auch vorne, wir spenden an die Eichhörnchenhilfe Stuttgart. Hat er nämlich vor, wir haben in der Folge gefragt und wir haben tatsächlich einen Kommentar bekommen. Und natürlich hatte Flo vom Juha, Flo, bist du gerade da? Flo ist ja immer nur, Flo ist da? Ja. Super. Flo hat nämlich ein paar Unkosten, deswegen werft gerne Geld rein, um die Unkosten vom Juha ein bisschen zu decken. Und Flo, wo du gerade da bist, du bist dann der erste Gast, der schon mal überreicht bekommen. Mhm. Also du bist ja nicht Gast, aber der Gastgeber. Und deswegen kannst du, während Chris jetzt einen Punkrock-Smasher von Helmut Kuhl ballert, dem aufstrebenden Stern der Stuttgarter Punkrock-Szene, das zu mir kommen. Das sind die grüne Welle. Dann bekommst du ein kleines Dankeschön. Wer Stage-Diven will, nur mit Rettungsring, bitte. Du musst auch sagen, der Magic Drakenstein würde gerne an Bodensee zurück. Und Magic Drakenstein verabschiedet sich jetzt wahrscheinlich schon gleich an den Bodensee. See, genau. An den Bodensee. Genau. Und schmeißt viel Geld in dieses Ding, weil es geht alles an Eichhörnchen und Flo. Ja, ich glaube, ich lasse nachher auch noch ein Döschen rumgehen, weil Magic Martin hat gerade alles aus mir rausgeschüttelt. Ganz schön mies. Tatsächlich ist es ja so, dass selbst in Räumen, in denen man eigentlich nicht rauchen darf, wenn man auf einer Bühne sitzt und es zur Performance gehört, da darf man rauchen. Da ich selber seit ungefähr 2 Jahren nicht rauche, bin, spendiere ich einige... Buh, Loser! Aber sprecht euch bitte ab. Und ich möchte jetzt aber auch, dass irgendwer raucht. Ja, ja, also, okay. Aber nur einer. Kriegt ein Herz im Wagen. Ja, aber das ist ja von der Performance spendiert. Ah ja. Boah, eine Frage an mein Meine Blase ist voll, ja. Wir müssen da alle durch. Der Postbote bringt ein Paket an mich adressiert, darin die SS-Lime-LP auf Raubau und zensiert. Die war zwar etwas teurer, doch mein Konto noch nicht leer, also bestelle ich Tod und Wahnsinn von Inferno hinterher. Kurzer Blick aufs Konto, da ist immer noch Geld. Solange Kohle übrig ist, wird irgendwas bestellt. Gegen Monatsende gibt's da nur noch Trockenbrot. Dafür hab ich dann von Vorkriegsjugend heute Spaß und morgen tot. Hast du mal 100 Mark? Braucht die Katze, beißt den Draht und ihnen drei von dritte Wahl. Und was von Mülheim asozial? wird das Geld auch knapp. Brauche alles von Abwack. Und ich bin psychisch instabil. Und das alles auf Vinyl. Kann man ungelogen jeden Scheiß andrehen. Es muss nur Inferno oder Hammerhead draufstehen. Jedes Terrorgruppe Album ist die Kohle wert. Die erste Toxoplasma hol ich mir dann beim Konzert. Das Plattenregal fiel über, die Singlekiste auch. Doch ich finde immer wieder Scheiben, die ich dringend brauch. Knochenfabrik Amok und die erste Razzia. Blut und Eisenkorsett und Molotov-Soda. Gib mir all dein Geld, ich hab schon wieder was bestellt. Das Debüt von A&P und die erste ZSD. Ihr findet mich am Plattenstand mit einem Stapel in der Hand. Dann wird's halt wieder viel, ich brauch das alles auf Vinyl. Schöne Pause. Yes. Dankeschön.